Let's keep going with the revelation gift. Wir werden mit den Gaben der Offenbarung weiterfahren. You remember the three? Erinnert ihr euch an die drei? The word of wisdom, the word of knowledge and the discerning of spirit. Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis und die Gabe, Geister zu unterscheiden. Now, the word of knowledge is a fascinating gift of the Holy Spirit. Und das Wort der Erkenntnis ist eine faszinierende Gabe vom Heiligen Geist. Let me tell you how the word of knowledge works. Ich möchte euch erklären, wie dieses Wort der Erkenntnis funktioniert. It's supernaturally revealed knowledge that you have no idea about. Es ist ein übernatürlich offenbartes Wissen, von dem du selbst keine Ahnung hast. That has nothing to do with your normal and natural understanding. Das nichts zu tun hat mit deinem normalen und natürlichen Verständnis. It's a gift of the Spirit. Es ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Suddenly the Holy Spirit reveals you something that you would have never known and could have never known. Und auf einmal offenbart dir der Heilige Geist etwas, das du nicht wissen konntest. Remember. Erinnere dich. All of the gifts have the purpose of the body, edifying, doing good, building up. All die Gaben des Heiligen Geistes haben das Ziel, um den Leib aufzubauen, zu stärken. Because of you being a great spectacular person. Und sie haben nicht das Ziel, um dich eine unglaubliche, coole Person zu machen. Knowledge many times opens the heart of the person to receive a prophetic word from God. Aber viele Male öffnet dieses Wort der Erkenntnis die Herzen, um ein prophetisches Wort von Gott zu empfangen. For instance, I give you just a practical example. Zum Beispiel, ich möchte euch ein praktisches Beispiel geben. Might be a person that God loves so deeply and wants to speak through a prophetic word. Das ist zum Beispiel eine Person, die Gott so sehr liebt und etwas sagen möchte durch ein prophetisches Wort. Person is not even open for a prophetic word for whatever reason. Aber das Wort dieser Person ist überhaupt nicht offen für ein prophetisches Wort, für was auch immer der Grund dazu ist. But God loves him so much. Aber Gott liebt diese Person so sehr. Und wenn ich da ein prophetisches Wort freisetzen würde, da würde die Person es gar nicht empfangen können. Aber wenn ich zum Beispiel sage, 3.5 years ago, vor 3.5 Jahren, yes, when you were in your bedroom, als du in meinem Zimmer warst, you were playing with your computer, und du mit deinem Computer gespielt hast, and suddenly la la la la la la, and I describe details that nobody knows but this person, und auf einmal da da da da da, und ich erkläre Dinge, die niemand weiß außer dieser Person. Immediately the heart of this person opens because this person realizes this is a divinely revealed knowledge. Und sofort das Herz dieser Person ist geöffnet, weil sie realisiert, das ist ein übernatürliches Wissen. So God in his goodness has given a word of knowledge to edify this person and prepare her heart to receive. Und Gott in seiner Güte hat dieser Person ein Wort der Erkenntnis gegeben, um sein Herz für das prophetische Wort vorzubereiten. Knowledge could be anything. Aber das Wort Erkenntnis könnte irgendwas sein. Any divinely revealed knowledge that you have no idea about. Irgendwelche übernatürlich offenbartes Wissen, das du nicht wissen konntest. In my years of serving Jesus, the last 40 years. In diesen 40 Jahren, in denen ich Jesus diene, I think that probably one of the gifts if I've been used most strongly in is maybe the gift of word of knowledge. Denke ich, dass einer der Gaben, die ich am meisten gebraucht habe, ist das Wort der Erkenntnis. Something that God used me and something I've always desired to be used. Es ist einfach etwas, in was mich Gott gebraucht hat und nach etwas, das ich mich immer ausgestreckt habe. Edified so powerfully through this gift. Weil ich habe den Leib Christi so aufgebaut gesehen durch diese Gabe. So remember, the word of knowledge is a supernatural revealed knowledge that you had no idea. Also erinnert euch, das Wort der Erkenntnis ist ein übernatürlich offenbartes Wissen, von dem du selbst keine Ahnung hast. It's the word of wisdom. Und die dritte Gabe der Offenbarung ist das Wort der Weisheit. This is not natural wisdom that you can learn. Und das ist nicht eine natürliche Weisheit, die du lernen kannst. This is not natural wisdom that you can go to school and study and figure it out. Und das ist nicht eine natürliche Weisheit, die du lernen kannst, in die Schule gehen kannst und decken kannst. A gift of the Holy Spirit. Sondern all diese neuen Gaben sind Gaben des Heiligen Geistes. But gift is not a really smart word. Und das Wort Gabe ist nicht wirklich ein gutes Wort. The original, the word manifestation of the Spirit would be much better. Im Originalen bedeutet das Wort Manifestation und das wäre viel besser. Wisdom is very simple. Weisheit ist etwas sehr Einfaches. The understanding of how to apply knowledge. Denn Weisheit bedeutet das Verständnis, wie man das Wissen anwendet. So you can have the most incredible knowledge, but if you don't know how to apply it, you lack wisdom. Du kannst das unglaublichste Wissen haben, aber wenn du nicht weißt, wie du es anwenden kannst, fehlt dir Weisheit. Little while ago, Und wisst ihr, vor kurzer Zeit, involved in helping resolve very, very complicated leadership problems in a church. da habe ich in einer Gemeinde geholfen, sehr komplizierte Leiterschaftsprobleme zu lösen. The church so much. Und ich liebe diese Gemeinde so sehr. The main pastor is a young guy. Und der Hauptpastor ist ein junger Mann. But anyhow, so I'm going there and I'm sitting there and I'm listening to all the problem and the church falling apart and being split. And so Aber ich gehe dorthin und ich höre mir all diese Probleme an, wie diese Kirche am sich spalten ist. and I have a lot of information. Und ich habe viel Information. But then my heart cry was like this. Aber da hatte ich diesen Herzensschrei. I need the gift of wisdom so that I can help them to apply all the information that I've given them. Herr, ich brauche die Gabe der Weisheit, damit ich Ihnen helfen kann, alle Informationen anzuwenden, die ich Ihnen gegeben habe. Nowhere comes this incredible flush of supernatural manifestation of the Holy Spirit. Und wie aus dem Nichts kommt dieser unglaubliche Blitz einer übernatürlichen Manifestation des Heiligen Geistes. Und das ist die Gabe der Weisheit. You have a knowledge that you didn't have before. You already have the knowledge. Und es ist nicht, dass du eine Erkenntnis hast, die du noch nicht hattest. Du hattest dieses Wissen. You don't know how to apply it rightly. Aber du weißt nicht, wie diese richtig anzuwenden. Through the Holy Spirit, this is given to you. Und auf einmal durch den Heiligen Geist weißt du es, ist es dir gegeben. Need the word of wisdom in the church. Oh my goodness. Und wir brauchen diese Gabe der Weisheit so sehr in der Gemeinde. A little bit more. Und morgen werden wir weiterreden.